Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Vermutlich funktioniert es wie bei einem Gierprojektor. Ein Bild wird auf eine Projektionsfläche geworfen. Was meinen Sie? Ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt verstehen, wovon ich spreche. Schon. Wissen Sie denn, was ein Projektor ist? Haben Sie überhaupt schon einmal ein Diapositiv in der Hand gehabt? In Ihrer Altersgruppe macht man wahrscheinlich nur noch PowerPoint-Präsentationen mit dem Beamer und so weiter. Also ich glaube, da projizieren Sie jetzt etwas. Klar kenne ich Diaprojektoren. Außerdem überträgt ein Beamer ebenfalls Bilder auf eine Wand. Sie projizieren da was. Der Herr hat Ärger erregt. Er hat seiner Gesprächspartnerin unterstellt, dass sie keine Ahnung von Diaprojektoren hat. Allerdings wirft ihm die junge Frau keine Unterstellung vor. Sie spricht von Projizieren. Ich glaube, Sie projizieren da was. Und was, bitteschön, projiziere ich Ihrer Meinung nach? Ich bin doch kein Diaprojektor. Sie projizieren etwas auf mich, auf meine Person. Vielleicht haben Sie ja selbst wenig Ahnung von der Materie, über die Sie sprechen, und tun deshalb so, als hätte ich keinen blassen Schimmer. Projektion ist der Versuch, etwas, was ich nicht haben möchte, jemanden anderen zu geben. Und der Grund gehört mit zur Definition, nämlich das, was ich projiziere, ist unerträglich, unliebsam, ängstigend. Der Begriff der Projektion stammt aus der Psychoanalyse, erklärt der Psychoanalytiker Tobias von Geisow. Die Idee, dass unliebsame Gefühle und Gedanken auf andere Personen übertragen werden, hängt eng mit Sigmund Freuds Strukturmodell der Psyche zusammen. Der Erfinder der Redekur ging davon aus, dass sich in der menschlichen Seele drei innere Instanzen, nämlich Es, Ich und Über-Ich, unentwegt Konflikte liefern. Triebregungen und die sie unterdrückende Vernunft ringen miteinander. Ängste behindern das Ausleben von Wünschen und so weiter und so fort. Mit der Konzeption des Konflikts als einen wesentlichen Gestalter menschlicher Motive, Erlebens- und Handlungsmotive, kam der Begriff der Abwehr. Also, dass man sich gegen etwas wehrt, was nicht vereinbar ist oder was nicht erträglich ist. Und eines der Abwehrmechanismen, der Möglichkeiten, etwas loszuwerden, ist die Projektion. Und damit war es da. Also Freud hat es noch relativ wenig gebraucht als Begriff, aber schon seine Tochter, die Bestimmtes aus der Psychoanalyse sehr stark ausgearbeitet hat, hat ein Buch geschrieben über das Ich und die Abwehrvorgänge, und da ist der Projektionsbegriff schon sehr detailliert ausgearbeitet. Wohin mit unangenehmen Gefühlen? Sigmund Freuds Tochter, die Psychoanalytikerin Anna Freud, vergleicht in ihrer 1936 veröffentlichten Schrift den Abwehrmechanismus der Projektion mit dem der Verdrängung. Bei der Verdrängung wird die beanstandete Vorstellung ins Es zurückgewiesen. Die Projektion verlegt sie stattdessen in die Außenwelt. Da ist jemand total spießig oder ein kompletter Chaot. Indem wir negativ bewertete Eigenschaften bei anderen Menschen deutlicher wahrnehmen als bei uns selbst oder überhaupt nur dort, schützen wir unser Selbstbild und betrügen uns, denn wir sind eben nicht nur brav und anständig. Gemäß der psychoanalytischen Theorie gehören Projektionen zum Rüstzeug des Ichs. Dem Ich des kleinen Kindes in der ganzen ersten Infantilperiode ist der Gebrauch von Projektionen jedenfalls natürlich. Sie dienen ihm dazu, seine Handlungen und Wünsche, wenn sie gefährlich werden, von sich abzuweisen und in der Außenwelt einen neuen Urheber für sie zu suchen. Ein fremdes Kind, ein Tier, selbst unbelebte Gegenstände sind ihm zur Unterbringung der eigenen Vergehen gleichmäßig recht. Der Teddy war schuld oder der Stein, über den das Kind stolpert. Nach Sigmund und Anna Freud kennt das Ich 10 verschiedene Methoden, um störende, unangenehme Gefühle abzuwehren. Die Verdrängung gehört dazu und die Regression, also der Rückgriff auf kindliche Verhaltensmuster. Aber auch das Gegenteil, die sogenannte Sublimierung, also die Umwandlung wilder, dunkler Triebe in geistige oder andere kulturelle Leistungen. und eben die Projektion. Projektionen laufen unbewusst oder bewusst ab. Beides ist möglich. Der Psychoanalytiker Tobias von Geisow therapiert auch Kinder und Jugendliche. Wenn ein Kind zu mir sagen würde, in einem Spiel mit ihm zusammen, du wärst jetzt mal der Polizist, dann ist das eine nach außen Verlagerung dieser strengen Aufsichts- und potenziell eventuell auch Bestrafungsfunktion, die mir ganz spielerisch zugespielt wird, und dem Kind ist jederzeit irgendwie klar, dass das jetzt die Spielverteilung ist. Wenn aber das Kind, oder es könnte genauso gut ein erwachsener Patient in der Analyse, kommt und ist immer irgendwie total angepasst und reklamiert nie was für sich und formuliert nie irgendwie einen Konflikt mit dem Geschehen oder so, dann liegt der Gedanke nahe, sieht er mich insgesamt als eine autoritäre Polizeifigur, der gegenüber er nicht irgendwie Widerstand oder so sich traut. Alleine schon an diesen beiden unterschiedlichen Beispielen merkt man auch den Grad der Bewusstheit oder Nichtbewusstheit. Zwar denken Kinder nicht richtig bewusst über ihr Spiel nach, aber wenn man irgendwie einen Achtjährigen fragen würde, du, ihr seid das gerade am Spielen und der Herr von Geisow ist da der Polizist, dann würde das Kind schon sehen, dass das ein spielerischer Vorgang ist, der jetzt spielerisch so gemacht ist, aber dass das nicht wirklich so ist. Während ein Patient oder auch im Alltagsgeschehen kann das natürlich sein, einen absolut wie eine strenge verfolgende Person erleben kann. Wenn Sie annehmen, dass ich etwas auf Sie projiziere, projizieren Sie doch genauso auch etwas auf mich, nämlich die Vorstellung, dass ich etwas auf Sie projiziere. Oder verdrängen Sie diesen Gedanken etwa, während Sie projizieren? Kann schon sein, dass mir mein Unbewusstes einen Streich spielt. Vermutlich haben Sie einen Minderwertigkeitskomplex. Wenn Sie da mal nicht schon wieder etwas projizieren. Ein Leben ist nicht ertragbar, indem wir alle Probleme bei uns selber suchen. Es ist einfach auch ein Stück weit menschlich und verständlich, dass wir Probleme, die wir haben, sehr schnell anderen zuschreiben. Es macht die Energie, die wir benötigen, um das Leben zu meistern, einfacher. Indem wir vielleicht das sagen können, hat nichts mit mir zu tun, sind die anderen. In der Verhaltenstherapie, so der Psychologe Rainer Knappe, nennt man Projektionen Attributionen oder Pläne, um damit auszudrücken, dass der Mensch anderen Personen Eigenschaften zuschreibt, die diese möglicherweise gar nicht besitzen. Es handelt sich vielmehr um Annahmen, die den eigenen Motiven gehorchen. Ursprünglich jedoch geht die Verhaltenstherapie, in Abgrenzung zur Ursachenforschung der Psychoanalyse, von einem Blackbox-Modell aus. Das Innere des Patienten, seine sogenannte Seele, ist eine undurchschaubare schwarze Kiste. Für den klassischen Verhaltenstherapeuten zählt nur das, was beobachtet werden kann. Alles andere gilt als unnötige Interpretation. Das ist die alte Idee. Es ist eigentlich vollständig egal, was im Kopf stattfindet. Entscheidend ist, was dabei rauskommt. Und das, was rauskommt, ist sichtbar. Und was sichtbar ist, kann man verändern. Das ist die klassische Variante, die heutigen Verhaltenstherapeuten so nicht mehr unterschreiben, weil wir inzwischen Pläne und Attributionen und auch Gefühle und Kognitionen einbeziehen. Wenn auch Verhaltenstherapeuten nicht von Projektionen sprechen, sie bearbeiten dennoch Projektionen. Zum Beispiel Eltern würden ihr Kind als unerzogen und ungehorsam vorstellen. Und dann bemerkt man im Gespräch mit der Familie, dass das Thema des sich nicht anpassen wollens letzten Endes breit angelegt ist in der Familie und von den Eltern auf ihre Weise schon mitgebracht war. Und dass das Kind der Projektionsträger dieses Ansinnens ist. Andere psychologische und psychotherapeutische Denkrichtungen haben das später zum Beispiel Delegation genannt. Also wie wenn das Kind wie ein Delegierter, wie so ein Bundestagsabgeordneter mein Anliegen vertreten soll, nämlich mein Anliegen, sich nicht anzupassen. Ich selbst kann mir das nicht leisten, unangepasst zu sein, weil ich daraus zu große Konflikte, die ich nicht ertragen könnte, kriegen würde. Aber jemand anders kann es für mich übernehmen, zum Beispiel mein Kind. Wie andere Erkenntnisse Sigmund Freuds oder seiner Nachfolger gehört der Begriff der Projektion mittlerweile zum Allgemeingut. Was auch daran liegen mag, dass die psychoanalytische Lehre, einmal abgesehen von ihren eher spekulativen Äußerungen über die Ursachen menschlicher Verhaltensweisen, durchaus nachvollziehbare Muster beschreibt. Das bestätigen auch Sprichwörter. Also kehr den Dreck vor deine eigenen Haustür oder man sieht immer den Splitter im Auge des anderen anstatt den eigenen Balken, wo der Volksmund schon gesehen hat, dass man Sachen von sich wegtut, die einem unangenehm sind. Also im Umgangssprachlichen wird Projektion fast immer aufgefasst für den negativ wahrgenommenen Vorgang. Und das, finde ich, lässt sich so verstehen, dass Projektion ja schon sowas Ähnliches hat wie wegwerfen, raustun, der Dreck vor der Haustür des anderen, anstatt meinen zu sehen oder noch womöglich meinen Dreck eher zu ihm rüberschieben. Das ist auch im psychoanalytischen Denken daraus entstanden, dass das seelische Denken analog gesehen worden ist zur seelisch-körperlichen Entwicklung. Und das Projizieren, also das Raustun, ist auch sehr stark mit dem Ausscheidungsvorgang ähnlich gesetzt worden, sodass man das, was man raustun will, also projiziert, als den Mist des anderen ansieht. Und dadurch hat das Wort Projizieren insgesamt eine negative Färbung gekriegt. Das weitaus weniger populäre Gegenstück zum Begriff der Projektion ist übrigens die Introjektion. Der Mensch wirft einerseits hinaus, was er nicht mag, und nimmt andererseits herein, was ihm gefällt. Er macht sich Gedanken, Gefühle und Vorstellungen zu eigen und identifiziert sich damit. Projektion und Introjektion bilden die Grundpfeiler menschlicher Interaktion. Sie werfen mir vor, dass ich projiziere. Ist es nicht ein bisschen übertrieben, wie Sie reagieren? Ich mache mir halt einfach so meine Gedanken, während ich mit Ihnen plaudere. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange Ihnen klar ist, dass Sie mich für blöd und blond halten. Ich es aber möglicherweise nicht bin. Das fällt schwer, ich weiß. Aber ich bemühe mich ja auch, in Ihnen nicht nur den chauvinistischen Macho zu sehen, der Sie zu sein scheinen. Und was ist, wenn Sie wirklich blond und blöd sind? Ja, nur mal angenommen natürlich. Habe ich dann nicht recht mit meinen sogenannten Projektionen? Also typisches Beispiel ist, Sie fahren mit Ihrer Oma durch die Stadt und Sie fahren auf eine rote Ampel zu und die Oma sagt, du, ist rot, fahr langsam. Und ich antworte, fahr ich oder fährst du? Und sie sagt, du bist auch unbelehrbar. Die Analyse würde fragen, was ist die Projektion? Die Projektion ist die Abwehr, dass auch die Oma unbelehrbar ist. Sie will das nicht sehen, wo ihre Unbelehrbarkeit steht und projiziert die Unbelehrbarkeit in mich. Die Verhaltenstherapie würde jetzt eher nach der Funktion fragen. Welche Funktionen hat dieses Verhalten? Was ist die Inhaltsebene? Was ist die Beziehungsebene? Was ist der Selbstaspekt? Was ist praktisch der Appell? Beispiel, die Inhaltsebene ist klar, ich fahre. Der Beziehungsaspekt wird auch klar. Die Oma fühlt sich durch mein Fahrverhalten eingeschränkt. Sie hat Angst. Der Appell lautet, fahr langsam. Und der Selbstoffenbarungsaspekt ist, ich habe Angst. Das alles kulminiert in der sogenannten Projektion, du bist unbelehrbar. Projektionen müssen entschlüsselt werden, sonst entstehen Missverständnisse, sagt der Verhaltenstherapeut Rainer Knappe. Psychologen sollten um die Macht der Projektion wissen. Wenn sie sich selbst emotional verstricken, können sie ihren Patienten nicht gut helfen. Je mehr sich eine Person als abhängig erlebt, umso stärker lastet auf ihr der sogenannte Projektionsdruck, sich Erwartungen und Wünschen der jeweiligen Autorität anzupassen und zu dem zu werden, was in ihr gesehen wird. Die Arbeit an den Projektionen, ihr Bewusstmachen also, gehört zum Kern psychoanalytischer Verfahren. Im Fachjargon spricht man allerdings von Übertragungen bzw. von Gegenübertragungen, sobald es um die Projektionen und Reaktionen des Therapeuten geht. Diese können im Idealfall als sensibles Diagnoseinstrument dienen. Da erzählt ein Patient ein angeblich lustiges Erlebnis, während der Psychoanalytiker merkwürdigerweise plötzlich sehr traurig wird. Wenn sich der Therapeut sicher ist, dass das Gefühl nichts mit seiner eigenen Tagesform zu tun hat, handelt es sich um eine Gegenübertragung, erklärt Tobias von Geisow. Weil ja überhaupt nichts Trauriges in der Luft liegt und auch nichts Trauriges thematisiert worden ist. Also in dem bewusst Zugänglichen ist nichts Trauriges vorhanden. Das Einzige, was traurig ist, ist, dass ich plötzlich merke, dass ich traurig werde. Und es mir dann nahe liegt, aufgrund meines Berufes und dieses Denkens, dass das etwas zu tun haben muss mit dem, was im Moment hier abläuft und genauer genommen, was also auch irgendwie im Patienten ablaufen muss. Und indem ich das stark für mich durchdenke und da zu einem Ergebnis komme, komme ich eventuell auch schon zu einer Hypothese für ihn. Etwa, dass der Patient als Kind nie traurig sein durfte und immer schnell abgelenkt wurde. Wenn mir das aber noch nicht so gleich gelingt, das für mich zu durchdenken, dann könnte ich es einfach auch nur mal bei der Benennung des Gefühls belassen und in einem Kontext, der den Patienten vielleicht vollständig überraschen wird, nur äußern, da könnte auch was Trauriges sein oder irgendwas Trauriges scheint hier auch dazu zu gehören. Keine leichte Aufgabe, das Gegenüber hinter dem Bild zu erkennen, das man sich von ihm macht. Korrekturen entstehen, ob unbewusst oder bewusst, im Dialog. Wenn also jemand unmäßig viel auf andere projiziert, ohne es zu merken, oder sich Projektionen gar zum Wahn steigern, hat das zur Folge, dass sich Menschen zurückziehen, dass es in ihrem Leben sehr viel Ärger gibt und dass sie in ihren Beziehungen nicht mehr so zufrieden sind, wie sie das eigentlich möchten. Sie erleben, dass sie sich unverstanden fühlen. Sie verstehen im Übrigen auch die anderen Menschen viel weniger und sie haben immer weniger Erklärungen dafür, dass sie isoliert sind. Wenn ich irgendwo gefragt bin, was sind Sie vom Beruf? Und ich sage dem Psychoanalytiker, also da sagen zig Leute, oh ja, oh je, da muss ich aber vorsichtig sein. Und da sieht man die Projektion. Man will nicht wahrhaben, dass es das Unbewusste gibt. Und projiziert wird ja, dass der jetzt quasi das Unbewusste lesen kann, weil er Psychoanalytiker ist. Der liest jetzt meine Projektion und das will ich natürlich nicht. C.G. Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, ging von einem Zirkelschluss aus. Da das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft das Brave und Anständige höher schätzt als das Unanständige, ergibt es sich nahezu zwangsläufig, dass die menschliche Seele in helle, bewusste und dunkle, unbewusste Teile zerfällt. Märchen und Mythen erzählen davon. Wo viel Licht, da eben auch viel Schatten. Die Helligkeitsvergrößerung des Bewusstseins bringt es notwendigerweise mit sich, dass das weniger helle und weniger bewusstseinsfähige der Seele in einem solchen Maße verdunkelt wird, dass früher oder später ein Riss im psychischen System eintritt, der zunächst als solcher allerdings nicht erkannt und darum projiziert wird. Das heißt, in einer weltanschaulichen Projektion erscheint, nämlich in der Form einer Spaltung zwischen den Mächten des Lichtes und denen der Finsternis. Die von Freud und anderen Psychoanalytikern beschriebenen seelischen Abwehrmechanismen empirisch zu belegen, erweist sich bis heute als schwierig, ja unmöglich. Bisher konnte keine Versuchsanordnung gefunden werden, die den Komplex der ineinander verschränkten psychischen Strategien und Prozesse abbilden könnte. Auch Experimente, die einzelne Aspekte, wie das analytische Projektionskonzept, unter Laborbedingungen testeten, blieben stets lückenhaft. So konnten Wissenschaftler zum Beispiel zwar nachweisen, wer sexuelle Gefühle abwehrt, der beurteilt im Versuch unsympathisch erscheinende Personen eher als lüstern als derjenige, der Sexualität nicht kategorisch ablehnt. Aber dass diese Projektionsleistung dazu diente, unbewusste Konflikte zu bewältigen, war damit noch längst nicht bewiesen. Umgekehrt allerdings anzunehmen, es gäbe gar kein Unbewusstes, bloß weil sich psychoanalytische Konstrukte nicht eins zu eins in Versuchsanordnungen umwandeln lassen, entbehrt ebenfalls jeder Grundlage. Diese Annahme erschwert sogar die empirischen Untersuchungen, denn laut C.G. Jung haben schließlich auch Wissenschaftler irrationale Gefühle, die sie womöglich projizieren. Jede längere Beschäftigung mit einem unbekannten Gegenstand bewirkt eine fast unwiderstehliche Anlockung des Unbewussten, sich in die Unbekanntheit des Gegenstandes zu projizieren und die daraus abgeleitete, präjudizierende Wahrnehmung und abgeleitete Deutung für objektiv zu halten. Der Forscher findet, was er sucht. Ein sattsam bekanntes Phänomen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, heißt es in der Bibel. Religionskritiker wie Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche und auch Sigmund Freud drehten den Spieß um und erklärten, der Mensch schuf sich Gott nach seinen Bedürfnissen. Schauspieler, Stars und andere Figuren des öffentlichen Lebens, Ärzte, Richter oder Verkäufer wissen, wie es sich anfühlt, Übertragungsobjekte bzw. Projektionsträger zu sein. Was reagieren die Leute nicht alles an ihnen ab? Wut, Sehnsucht, Liebe, Hilflosigkeit und Rebellion. Starkult oder Schwärmerei fallen natürlich ebenfalls unter die Projektionen, obwohl es sich vordergründig um positive, also nicht um lästige, für böse gehaltene Gefühle handelt. Das Anhimmeln ist ja ein Vorgang der Idealisierung und der trifft in dem Fall die angehimmelte Person. Und das, was nicht sein darf, ist, dass ich von mir selber was anhimmel. Also man kann auch etwas projizieren, was angenehm aussieht, aber was ich mir aus bestimmten Gründen verbieten muss. Nebenbei bemerkt, die Idealisierung bedeutet ja eigentlich immer auch ihr Gegenteil, also eine Entwertung. Weil ich den anderen zu etwas mache, was mehr mit mir als mit ihm zu tun hat. Und das ist nun einmal das Wesen der Projektion. Projektionen hin oder her, das menschliche Miteinander scheint komplizierter zu sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Oder was meinen Sie? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sie hörten Projektionen, Spiegelungen des Selbst. Eine Sendung von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Schild, Armin Berger und Hemmer Michel. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Regina Stärke und Michael Krogmann. Eine Sendung von Radio Wissen.